Deutschlandfunk. Das Feature. Klingelte das Telefon. Hier ist Volodya Putin. Ach so, wie geht's denn so? Ja, die haben mich hier eingeladen zu einer Hafenrundfahrt. Ich dachte, du machst das. Gern. Und dann kam der mit seiner Frau und zwei hübschen Töchtern an Bord. Da waren 4 Polizeiboote. Voraus, Backbord, Stralbord und Achtern. Wunderbar, dachte ich, kannst du einen trinken dabei und er auch. Dann wird durch den Hafen geschippert. Drumrum die Boote mit Blaulicht und so. Besser kann es gar nicht sein. Das habe ich zuletzt gesehen auch wieder in meinem alten Land, da war ich zufällig da. Da war Schröder noch Kanzler und die sind ja befreundet. Und ich sitze dann da auf meinem Hocker und da kamen wir dann auch mit Schröder im Schlepptau. Frage ich die Milizleute, was macht ihr denn hier? Ja, nasch Präsident Budjet. Und dann sagt er, kennst du deinen Bundeskanzler nicht persönlich? Nee, hier ist er. Dann sagt der Herr Schröder, ja, mein Name ist Schröder, guten Tag. Ja, mein Name ist Dres. Oh, schon viel von Ihnen gehört. Djewotschka und toter Mann. Ein friesischer Seebestatter und seine sowjetische Seele. Ein Feature von Paula Schneider. Eben noch ist Opa auf den Balkon gegangen. Die Winterjacke überm Bademantel zugezurrt. Nachmittägliche Spatzen und gefrorene Pfützen mit schwachen Augen fixierend. Hat den Aschenbecher auf dem Klapptisch zu sich herangezogen. Und langsam, ruhig, mit sich zufrieden, die dritte und letzte Zigarette des Tages geraucht. Und dann ein fremder, dünner Mann. Wir, die Seebestattungsreederei des Bruder Dres, wissen aus langer Erfahrung, wie Menschen sich fühlen, die einen Angehörigen verloren haben. Die Reaktionen auf diesen Einschnitt können so unterschiedlich sein wie die Menschen selbst. Stoisch blickt der dünne Mann die paar Rentner an, die sich zwischen dem altmodischen Zweimaster und den zugeknöpften Gestalten am Bug verirrt haben. Bart und Haarschopf liegen schlohweiß auf seiner dunklen Jacke. Bruder Dres, so heißt er. Getauft in Nordfriesland, als der Krieg eben vorbei war. Ein Oktobertag wie aus Bernstein gemacht. Kein Windstoß zerfetzt den sonnengelben Teppich aus Laub auf der sich entfernenden Kurpromenade. Das dunkel beplankte Schiff lässt auch den dicken Kolberger Leuchtturm hinter sich, der seine Spitze im Krieg verloren hat. Jetzt steht der Turm schon lange in Polen, in Gworbrzeg. Aber die kleine Trauergesellschaft auf dem Schiff ist aus Berlin. Eine Witwe und 2 erwachsene Enkel von Herrn S. Der war auf dem dicken Leuchtturm Funker in Kolbergs chaotischen letzten deutschen Tagen, erzählt die Witwe. Viele habe er gerettet. Herr S. hat in seinen späten Jahren für die deutsch-polnische Freundschaft gekämpft. Kurz hinter der Hafenmauer frischt der Wind auf. Er schlägt mit der Segelschnur Signale gegen den Mast wie die Takelage eines alten Piratenschoners. Die Ostsee war wie ein Hettenteich. Und nun Wellenberge, Wellenschluchten. Die Wellen bauen sich auf urplötzlich mit dem plötzlichen Wind. So, das kam genau oder fast zeitgleich mit dem Verlassen des Hafens. Wir wären noch gar nicht losgefahren, wären wir das gewusst hätten. Der Seegang zwingt die Passagiere, sich an der Reling festzuhalten. Wirft das schmale Schiff herum wie ein Spielzeug. Die See braucht ganz kurze Zeit, bis sie sich aufbaut. Und dann bleibt sie erstmal stehen. Kennt dann kein jedes Schiff. Bald lässt die wütende Ostsee niemanden mehr frei an Bord stehen. Vorwärts geht es nur kriechend. Oder man bleibt besser gleich auf den Seitenbänken sitzen. Aber die Witwe an der Reling steht aufrecht. Tapfer im nassen Wind. Wie ein Mast. Die Jacke hochgeschlossen bis zum Kinn. Und lächelt. Und gerade auch mein Mann muss ja das alles erlebt haben. Noch Schlimmeres. Ja, und irgendwie fühlt man sich dann solidarisch. Und das machst du auch, ja, das hältst du aus, ihm zuliebe. Also ich wollte nun das Meer auch mal erleben, auch wenn es so ist, so stark und so stark bewegt. Dries, vom auf- und abgeworfenen Schiff im Heckwinkel auf den Boden gedrängt, stemmt die langen Beine gegen Mast und Planken, hält die Urne fest zwischen den Knien. Wenn die runterfällt, dann wird sie kaputt. Das ist wie Zwiebeln. Ich gebe jetzt eine Urne zurück in die Zeitlosigkeit. Friede seine Asche. Ungerührt schluckt die Ostsee den Kranz, schluckt die Urne, schluckt 3,5 Kilo Asche. Es ist gestern eigentlich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Eigentlich sollte sich die See im Zentrum von 3 Ehrenrunden um die Urne wundersam beruhigen. Aber heute ist sie untreu, die Freundin, die See, zankt wie nie. Dabei ist Würde so wichtig im Leben. Und Tod gehört ja auch zum Leben. Dries Wetter, erst unverfänglich und plötzlich dramatischer, als man es glauben will. Also wenn er sein richtiges Ritual abspielen kann, nehme ich an, doch könnte ich mir vorstellen, ist schon recht feierlich, ja, auch mit diesen Glasen. Glasen. 4-mal die Schiffsglocke schlagen. Ein Seemannsbrauch wie der Rasmusschluck, bei dem man wortlos einen Schluck Wodka aus dem kleinen Plastikbecher trinkt und den zweiten ins Meer gießt, der Urne hinterher. Das muss sein, wenn man diese Beziehung hat zum Meer und zu den Schiffen. Die werden ja auch mit diesen Dings dann geweckt. Das ist ja nicht bloß, naja, Wachablösung sozusagen. Ja. Und Wachablösung war ja im Grunde genommen, aufwachen ihr anderen, jetzt können die mal in eine Koje. Ja, das kannte er ja alles. Der eine Enkel, der fährt auch sehr gerne an die Ostsee mit seinen Kindern. Und jedes Mal, wenn du ins Wasser gehst, kannst du sagen, na, Opachen. Na? Die Seeleute sagen, das Leben ist eine große Reise und der Tod ist das Einlaufen in den Heimathafen. Habe ich Ihnen erzählt von der Möckemeyer-Geschichte in Hamburg? Möckemeyer war 30 Jahre lang Hafendirektor in Hamburg. Er war 2,20 Meter groß. Ja. Ein Riesenmann, kriegt einen Schreck, ich habe eine neue Braut, sagt er. Der sieht Beine auf den Tisch und sagt, klopft auf seine Lunge, hier sitzt die Scheiße, sagt er. Also ich habe Lungenkrebs und da ist nichts mehr zu machen. Aber weißt du, mein ganzes Leben habe ich immer Entscheidungen treffen müssen. Ich habe mein Leben immer in die Hand genommen und das soll jetzt so bleiben bis zum Ende. Und das soll nicht so bitter sein, das habe ich an sich nicht im Programm. Naja, und dann sagt er, du weißt nicht, wie die Wahl passiert, nicht? Also, dann verlieren sie nachher die Nerven und mir ist lieber, du bist auch dabei. Und dann bin ich in Bangkok, ich habe mir so einen Elefant auf den Fuß getreten. Die laufen da durch die Straße, ne? Und auf den Fuß ist heil geblieben. Die haben nur ganz weiche Füße. Naja, dann habe ich mich wieder gemeldet, als ich in Hamburg war. Weil wir kommen sofort. Und ich stand da hin. Und er hat wieder Füße auf dem Tisch, so wie dann geht los jetzt. Und dann kommt sie da an mit so einem großen Apfelsaftglas. Und dann sagt sie, das schmeckt so bitter, ich habe schon probiert. Sie sagt, ich tue da ein bisschen O-Saft rein. Und dann sagt sie, mach schon. Und dann nimmt er einen tiefen Schluck. Ganz Glas ausgetrunken und dann fallen ihm seine Augen zu. Und dann war das. Dann haben wir noch 4 Stunden gesessen und immer mit Stecknadeln in die Beine gepickt, aber reagiert. Hat aber nicht mehr. Da war ein Arzt gerufen und hat den Tod festgestellt. Und dann haben wir eine tolle Segelfahrt gemacht. Und auf der Kap San Diego noch eine Gedenkfeier. Das war schön. Besteht die Urne aus Salz, wird sie mit einem Tampen zu Wasser gefiert. Übrigens, der jüngste Tote hier bei meinen Seebestattungen war ein totgeborenes Kind. Heute sitzt Drees in seinem Hamburger Parterre-Büro. An der Wand über sich ein Gemälde. Er selbst, Bruder Drees, in jüngeren Tagen. Thronend in einem Sessel, mit vollen Wangen und frechem Lächeln. Die Lederweste des Wirts umspannt seinen Leib. Am Haar, hellblond noch statt weiß, erkennt man den Friesen. Der Drees unter dem Bild wirkt um ein Drittel leichter, erschöpft. Schmerzen plagen ihn. Sein langer Körper sitzt verdreht auf dem antiken Sofa. Die Knie in der schmalen Anzughose stehen eckig vor. Gäbe es nicht ein paar fahle, rötliche Flecken auf den Wangen, das Gesicht wäre bleich wie die Haare und der Schnauzbart. Zum Arzt? Das macht alles nur schlimmer. Ich schaue mir eine schöne Frau an, dann geht's mir gleich viel besser. Es gibt ja auch Leute, die im Krankenhaus sind und um die sich niemand kümmert, die sind sehr einsam. Keiner bringt mal eine Blume vorbei oder ein bisschen Obst. Bitte. Wenn er aufsteht, um eine Paarurne, seine eigene Erfindung, oder Zeilen von Putin oder das Foto einer lachenden Djevotschka zu suchen, schlägt ihm ein heftiger Schmerz in die Seite. Er ächzt, verharrt bewegungslos 2 Sekunden und richtet sich endlich mühsam vollständig auf. Dann zeigt er mir ein Foto von einem der Schiffe, die er, der Käpt'n, früher mal besaß. Früher. Und jetzt? Seebestatter also. Ich mache das schon seit 12 Jahren und mit Behörden habe ich ja insofern auch nur etwas zu tun. Ich musste denen eine Bescheinigung schicken, dass die Bestattung da und da durchgeführt wurde, an dem und dem Datum. Und dann Stempel und Unterschrift, das war's ja. Wir brauchen die. Habe ich erzählt von diesen Bestattungen aus der Luft? Nach dem Muster gibt meine Asche den Wind. Also das hat mich bewegt und begeistert. Sie müssen sich mal vorstellen, rechts ist der Pilot, links sitzt der Seebestatter, also ich. Und dann die Urne zwischen den Kniescheiben und die ganzen Blumen mit den Kränzchen und so weiter. Viel Platz ist ja nicht. Ringsherum alles eine riesen Blumenpracht. Und dann sage ich dem Pilot, so geh mal runter jetzt. Und dann mach die Tür auf und dann wird die Asche ausgegossen aus der Urne. Ich war mal wieder der Erste, der das angeboten hat. Und ist dieser Alarm vorbei, jetzt machen die anderen das auch. Das kann auch gar keiner verbieten, weil wir machen das außerhalb der 12-Meilen-Zone. Da kann jeder machen, was er will. Soweit geht die nationale Grenze und dann ist alles internationales Gewässer. Und außerdem ist es ja Quatsch, warum ist es verboten? Das ist also, es handelt sich hier um deutsche Asche, die ein deutsches Krematorium verlassen hat. Die ist garantiert ökologisch sauber. Die Elbe wird ganz anders verschmutzt. Aber Bestattungen im Wasser sind vielen unheimlich. Postboten zum Beispiel, die sich weigern, Päckchen auszuliefern, auf denen Vorsicht Urne steht. Schreit der Grenzer, what about this, Sammy? Hab ich gesagt, this is ash. What about ash? For what? Ich schreibe auf diese Bögen bei der Einreise immer Künstler. Habe ich dem also gesagt, ich mache Skulpturen aus Asche. Da hat er mich durchgelassen. Dass Bruder Drees 3 Stunden vor einer Bestattung in einem Hafen in Thailand steht und noch das passende Schiff sucht, kann sein. Aber Panik gibt es nicht beim Nordfriesen. Welche Hindernisse auch den Weg blockieren, die Urne wird ihr Wasser finden. Auch nachts. Nachts hat auch was, besonders im Hafen. Die ganzen Lichter da brennen und jede Nacht hat auch ihre gewisse Ruhe. Ist anders als am Tage. Und es hat ja auch was zu tun mit ewiger Ruhe. Vielleicht ist Drees der Bestattungsritter von der müden Gestalt. Doch wenn, dann auch der mit dem farbigen Geist. Hat schließlich früher Kunst studiert und Werbung. Wir wissen noch, wie aus Zeitungspapier so ein Schiffchen gebaut wird, nicht? Wir haben gebaut so ein Riesending aus Japanpapier, dann schön verstärkt und dann die Asche da reingetan, in dieses Schiffchen. Und dann haben wir das schwimmen lassen. Das ist offiziell nicht erlaubt, aber deswegen fühle ich mich ja nicht als Verbrecher, wenn ich das nicht mache, wie das in den Vorschriften steht. Das ist ja auch unlogisch. Warum wird das so eine Urne vorgeschrieben? Das kostet nur Geld. Und wenn schon Urnenpflicht herrscht und Wasserlöslichkeitspflicht, muss die Urne nicht immer aus Salz sein. Bruder hatte die Idee einer Urne aus Brot, also Gerstenteig. Ein Hamburger Bäcker bäckt nach Bedarf. Habe ich Ihnen erzählt, diese Bestellung vor Gibraltar mit den Delfinen und dann ich im Katamaran geschartet. Zwei Rumpfschiffe, ne? Und dann, das war die Mutter mit ihrer Tochter. Beide haben sie auf dem Bauch gelegen. Die Delfine kamen immer zwischen diesen beiden Rümpfen. Nach oben haben sie die Delfine gestreichelt. Die Urne war aus Pappe. Damals gab es diese Broturne noch nicht. Und dann habe ich die Pappurne beigesetzt. Da kommt ein Delfin, der hat mit diesem langen Schnabel, nicht? Und die sind also verspielt, diese Delfine. Und haut die Urne weg. Das habe ich gesagt, jetzt ist Peter bei seinen Freunden. Freunde, manchmal ganz plötzlich, laden Drees, obwohl sie ihn noch nie gesehen haben, zum Beispiel nach Bangkok ein. Da kommt eine wunderschöne Thailänderin rein, begrüßt mich mit Namen, ich bin ihr Geschenk. Und dann sollte ich ihr einen Gefallen tun auf meinen Wegen zwischen Australien, USA und Europa. Doch dann fragt sich Bruder Drees, was die vielen tausend Markscheine in dem Koffer machen. Die wollten mich als Drogenkurier, aber illegale Sachen mache ich nicht. Drees lehnt sich auf dem Sofa zurück, ächzt, greift sich an den Rücken, zieht umständlich das dunkle Jackett aus. Auf der ausgewaschenen T-Shirt-Brust stehen Buchstaben. CCCP, die kyrillische Schreibweise für UdSSR. Ein Sowjetshirt? Ja, 20 Jahre habe ich das Hemd. Vor über 20 Jahren war Drees Besitzer von 13 Hamburger Kneipen. Bier, Jazz, lustig sein. Ein ganzes Viertel vor dem Abriss gerettet. Aber ihm war es nicht mehr genug. Es musste wieder weitergehen. Von Kindesbeinen an ist er am liebsten gegen den Strom geschwommen. Da war ich sogar der Präsident von Mickey Mouse Club. Und dann haben wir aber alles andere gemacht, als Mickey Mouse Hefte zu lesen und zu diskutieren. Ich habe damals Raketen gebaut und Schießpulver gemacht, alles dran. Also warum nicht in den Osten ziehen? Mitten im großen Go West. 1987, 88. Alles schien möglich. Weil ich ja damals der Erste war. Also im gastronomischen Bereich, im Moskauer Handelsregister Nummer 1. Das ist geschichtliche Wahrheit. Das lässt sich auch nicht wieder wegdiskutieren und nicht regradieren. Jetzt dreht er total durch, jetzt spinnt er hier. Schon wieder. Nee. Das war natürlich auch eine so gesehen hochinteressante Geschichte. Na, wie betreibt man eine Gaststätte nach westlichem Muster in der damaligen Sowjetunion? Da gab es keine Experten, die man mal fragen konnte. Nix, 0,0. Da konnte eine neue Idee abheben. Die Tschaika. Tschaika heißt Möwe. Und Tschaika die Möwe war ein brüchiges staatliches Kellerrestaurant. Ein Jahr lang wurden ihr in Hamburg neue Federn verpasst, also Möbel gebaut. Ein sozialistisches Joint Venture. Meine Partnerin war damals die Stadt Leningrad. Die erste Westkneipe in Leningrad, die erste mit Hamburger Bier. Da waren noch die ganzen Wände voller kommunistischer Parolen. Ich war so käst und habe einfach diese Parolen abgerissen von der Wand und meine Reklame draufgehängt. Hier ist es. Auch Leningrad war aufgeregt. Aufbruchsstimmung durchwehte die Straßen. Hatte doch Gorbatschow selbst mehr Gastronomie gefordert. Die russische oder sowjetische Seite wollten immer einen Business Club machen. Also das wird anders geschrieben als im Englischen, Business mit I. Und dann habe ich gesagt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass hübsche Mädels hier kommen. Weil das schönste Möbelstück, habe ich gesagt, ist nicht so schön wie ein hübsches Mädchen. Ja, aber die ganzen Geschäftsleute, auf die wir jetzt warten, das entwickelt sich jetzt alles hier, nicht? Ich sage, genau die, wenn wir von denen reden, die machen ihre Geschäfte am Tage und abends wollen sie sich amüsieren, sich unterhalten, und zwar gesellig unterhalten. Auch in Leningrad war Drees Wirt. Wirt mit einem Thron. Und zierte sich nicht, da drauf zu sitzen und mit roter Generalsjacke oder blauer Admiralsmütze den Clown zu geben. Alles schien so leicht. Ja, die leichten Mädchen liebe ich. Gerade wenn sie leicht sind. Denn ich trage sie gern auf Händen. Ja, aber was macht das für ein Bild? Ich sag, wir reden jetzt von Geld verdienen. Naja, und das habe ich mit Putin auch besprochen. Da sagt er, ja, recht hast du. Besprochen mit Putin? Ja, den habe ich mal kennengelernt über Bier trinken. In meiner Möwe. 89 oder so. Die ganzen alten Stasi-Socken, die tragen sich da auch. Weil der hatte ja jahrelang in Dresden gelebt, der Putin. Vom KGB war da einer von denen, nicht? Und das waren natürlich Kollegen, die Stasi-Leute und die KGBs. Er war stellvertretender Oberbürgermeister von Leningrad. Schon mal was. Damals der Oberbürgermeister hieß Anatoly Sobchak. Und der ist dann verstorben, viele sagen umgebracht worden, in Königsberg, Leningrad. Der war der Ziehvater von Putin. Ich bin ja nicht mehr in Leningrad. Damals und jede Woche einmal gesehen mindestens. Weil Putin trinkt leidenschaftlich gern Bier. Schnaps nicht, Bier. Ja, wir kennen uns über das eine oder andere Glas Bier und das ist eben in der Gastronomie, in der geselligen Gastronomie so üblich, dass man du zueinander sagt und also so ist es auch gelaufen. Da spricht man dann in geselliger Runde, spricht man über alles Mögliche, ob es um die Qualität des Bieres geht oder um Weiber oder irgend sowas. Putin ist nicht so kühl, wie man denkt. Sogar sehr umgänglich, wenn man seinen Draht gefunden hat. Das ist dann auch eine Sache, da spielt so vieles mit Vertrauen und Gefühl und Blickkontakt. Die ganzen sinnlichen Verhältnisse, die spielen dabei eine große Rolle. Ne? Der hat mir auch geholfen, gib mir mal einen Brief. Ja, was soll da denn drinstehen? Ja, ich wollte mit meinem Schiff, Baltica Vera, eine Reise machen von Leningrad nach Hamburg über verschiedene Häfen. Und die Häfen sind immer so teuer. Und dann hat er mir einen Brief beigebracht. Da stand drin, dass Herr Drees ein hochgeschätzter Bürger der Stadt sei und erfolgreich und so weiter. Und der macht jetzt eine Goodwill-Tour mit dem Schiff Baltica Vera durch verschiedene Hafenstädte. Wir bitten die zuständigen Behörden im Sinne von Frieden, Freundschaft und was auch immer, ordentlich zu behandeln und ihm alles Mögliche zu gewähren. Und so kam es denn, dass wir in jedem zweiten Hafen einen Rathausempfang bekamen mit der ganzen Mannschaft. Nur in Hamburg hörte das auf mit dem Umsonst, obwohl das Partnerstädte sind, Hamburg und weniger. Ne? So war das in der Tschaika. Alles vom Feinsten. Die Küche war sehr überzeugend, von rustikal, regional bis fein. Das schwere dunkelrote Gästebuch stammte von einem sowjetischen Atom-U-Boot. Für die Gäste der Sowjetunion. Leute wie Henning Foscherau haben sich eingetragen, Liza Minnelli. Oder Joseph Brodsky, Nobelpreisträger der Literatur 1987, mit dem ich bis zuletzt freundschaftlich verbunden war. Oder UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar. Seine Frau ist dann selbst hinter den Tresen geschossen, hat Wodka eingeschenkt für ihre Gäste. Völlig schon Kess. Irgendwann, maybe we would like some Hamburger. Bitteschön. Wir hatten aber vor allem Lapskaus eigens aus Hamburg importiert. Haben sie eben das gekriegt. Am nächsten Tag kamen sie wieder. Sie müssten heute Nachmittag um 4 Uhr am Flughafen sein und ob ich das ganze Flugzeug voll machen könnte mit Lapskaus. Hamburgern. Ich brauchte ja ein vernünftiges Personal. Was meine Sowjetrussen da angestellt haben an Personal, das konnte alles knicken. Das ging immer nach Parteizugehörigkeit und nach nichts anderem. Dann können Sie sich vorstellen, was das für Zanken da war. Ich habe gesagt, ich brauche schöne Mädchen und fleißige und so gut es geht auch ehrliche. Doch hoffentlich nur als Kellnerin. Erstmal guckt, wie sehen sie aus und was reden die. Dann habe ich der eine oder andere gesagt, da kann man rein, ja, was müsst ihr trinken? Und dann haben sie so eine Karte gekriegt mit Foto von sich. Und dann hatte ich an der Rezeption so eine Liste, auch mit Foto, Namen und Anschrift und Telefonnummer. Und auf dem Ausweis stand drin, dass sie rein darf. Und dann gehörte sie zu unserem erweiterten Kollektiv. Schließlich herrschte noch Kollektivismus. Ich habe dann auch ab und zu mal so eine Versammlung abgehalten, die alle eingeladen, die kamen auch alle. Und dann habe ich mit denen besprochen, was wie das hier weitergeht und was da nicht so schön ist und was sie besser lassen sollten. Und ich hatte zu denen ein prächtiges Verhältnis. Und ich habe denen auch erklärt, dass wir uns freuen, dass sie da sind, weil die helfen durchaus dazu, den Betrieb wachzuhalten und zu fördern. Ja, das waren Mädchen, überwiegend Hausfrauen, und die brauchten alle Geld. So, dann haben die ihr Getränk genommen und auch bezahlt. Und die anderen Gäste haben sich voller Interesse umgeguckt. Und dann sind sie vielleicht auch nach Hause gewackelt. Da gab es kein Bordell, nichts. Aber die haben für Geld gefügelt. Ich hatte damals 40 Mädels an der Leine. So, und dann habe ich da diesen Sparklubkasten gemacht. Weil jeder, die dann mit dem Freier nach Hause ging, musste da $10 reindrücken. Da kam dann einiges zusammen. Und die Milizleute hatten die Aufgabe, schön aufzupassen, dass denn nichts passiert und dass da keine Zuhälter reinkommen. Das hätte alles verdorben. Deshalb war das Geld aus dem Sparklubkasten für die Miliz. Und diese Mädels, die nannten sich auch nicht, oder die wurden nicht genannt Prostituierte oder Nutten. Nein, die wurden ganz normale Liuski, also Fräuleins. Die waren auch nicht so wie hier die Beruflichen. Nee. Djevochka. Djevochki. Anfang der 80er Jahre kam Bruder mit dem Hamburger Bürgermeister das erste Mal nach Leningrad. Hatte die Russen sein Bier kosten lassen und, viel wichtiger, in die Augen des ersten Fräuleins, seiner ersten Djevochka, geguckt. Danach hat es eigentlich jedes Jahr eine Reise in den rauen Osten gegeben. Und viele schöne Augen. Damals lief es in Leningrad anders. Die Mädels, die haben sich einen schönen Abend gemacht. So, und wenn dann einer vorbeikam, der denen ein Getränk ausgegeben hat, haben sie sich gefreut. Das war aber keineswegs so, dass jetzt damit automatisch der Rest des Abends erledigt ist oder eingeleitet ist. Nein. Und wenn man sich dann sympathisch fand, dann ist man auch gemeinsam nach Hause gegangen. Ich bin ja auch nicht krüsch, ich habe auch manchmal zugegriffen, nicht? Ich bin bis heute davon überzeugt, dass eine Sympathie eine zentrale, wichtige Rolle spielte. Aber wenn sie dann zu denen nach Hause kommen und sehen die Umstände da und vergleichen es dann mit ihren eigenen Umständen, dann zieht man gern einen Schein raus. Wenn da noch kleine Kinder rumlaufen, dann beim nächsten Mal, wenn man wiederkommt, dann bringt man denen auch Schokolade mit. Und mein Schrank war immer voller Kosmetika und Nylons und Kinderartikel. Für die russische Seele. Ja? Listen, people. Listen to me. My name is Bella. And I was born to sing for you. Es gab natürlich diese Intourist-Hotels. 2, 3 gab es in dieser 6-Millionen-Stadt. Und dann gab es immer so eine Bar im Keller, eine sogenannte Valuta-Bar. Und deswegen saßen die Mädels da im Keller. Und sind dann auch mit den Männern mitgegangen, die dann bereit waren, ein paar Mark oder ein paar Dollars auf dich zu legen. Das gab es vor meiner Zeit schon. Und daher kannte ich auch die besten Mädels. Von der Bar. Nicht, dass sie ein falsches Bild kriegen. And in the end, you connect your whole body full of vodka to the beat. Das ist sehr, sehr gepflegt bis heute. Und da kommt Publikum aus der ganzen Welt. Ich war damals eine sehr prominente Persönlichkeit in diesem gelobten Land da. Und das war hochwillkommen und auch gewollt, auch politisch gewollt. Und der Präsident machte dann immer zu Silvester eine Neujahrsansprache, Punkt 0 Uhr, an das sowjetische Volk damals. Und dann fragte die Tanja mich, sag mal, bist du bereit, 5 Minuten vor Gorbatschow eine Ansprache zu halten? An das russische Volk, ich habe gar nicht hören, nicht richtig. Ja, mach ich doch. Dann kam der Putsch, dann Jelzin. Und dann kam der Wechsel zu Jelzin. Da kommt die Tanja wieder. So, jetzt haben wir einen neuen Präsidenten. Der macht ja um 0 Uhr seine Ansprache. Gleich nach ihm. Machst du denn auch nochmal so eine Ansprache? Wir alle haben den Wahl in пользу мирного, правового, демократического способа преобразования. Russland bebte. Aber die Möwe Tschaika flog ruhig weiter. Die Tanja, die hat dann auch so Jugendsendung gemacht. Und dann hat sie gesagt, Mädels und Jungs, was haltet ihr davon, dass er jetzt weg will hier? Und haben die Buh gerufen. Ich war damals in gewisser Weise auch ein Hoffnungsträger für die Jugend. Zum Beispiel, als ich die Stellen ausgeschrieben hatte. Und da stand noch ein Termin drin, wann sie sich vorstellen können und so, ne? Und dann bin ich aufgewacht durch so ein komisches Geräusch im Hinterhof, was ich nicht kannte. Und ich gucke raus zum Fenster, der ganze Hof schwarz mit jungen Leuten. Erzählen Sie doch mal, warum möchten Sie woanders nicht arbeiten? Und dann haben die meisten, die hatten ja ihren Job, erzählt, was da so los ist. Da habe ich die aufregendsten Sachen erlebt, gehört vor allen Dingen. Da ging es viel um sexuelle Nötigung und ja, unglaubliche Sachen. Ich sage das nur, weil ich schildern wollte, warum ich so ein Hoffnungsträger war für viele Menschen. Ich war der Erste, der normale Prinzipien der Arbeitswelt, wie in Deutschland üblich, nach Leningrad verfrachtet hat. Egal, wie anders sonst alles lief. Da ging es also nicht nach den Qualitätsmerkmalen, die man braucht in einem normalen Betrieb. Da ging es eben nach, na, habe ich eben schon gesagt, wer zieht da wen übers Kopfkissen und wer, dann war das auch üblich, das ist heute noch so, also jemals in der Gastronomie. Die Kellner und die Barleute, die müssen einen Teil ihres Gehaltes abgeben an den Direktor. Der kriegt sowieso schon bezahlt, aber die anderen, die werden auch nochmal geplündert. Müssen sie machen. Darüber spricht keiner. Das läuft automatisch. Überall, ja. Der Direktor steckt sich ein, was er will. 1988 war das so und auch 92. Heute wird das nicht anders sein. Meine Putzfrau Lena, das ist ein gutes Beispiel. Eine sehr sympathische, sehr gebildete Frau. Ich hatte noch so ein Eiscafé da, da hat sie gearbeitet. Und dann sowjetischer Kollege, der will mir immer an die Wäsche. Und vielleicht kannst du mir helfen. Da habe ich ihm gesagt, ich habe ihn zur Seite genommen, Olli Michailowitsch. Da hast du was falsch verstanden. Ich kontrolliere nicht nur den geschäftlichen Ablauf. Sie sprechen von der Lena, die fast ihre Fast-Ehefrau Nummer 4 geworden wäre? Naja, Lena war damals wissenschaftliche Mitarbeiterin des Kulturhistorischen Museums in Tbilisi. Svetlana war Fotomodell. Die dritte, eine andere Lena, beste Freundin meiner Kassiererin, ist jetzt verheiratet in England und hat ganz viele Kinder. Und dann Rosa, Princess of Leningrad, Miss Leningrad. War so gierig auf Deutschland. Ich konnte terminlich nicht zur Hochzeit, sie ist allein geflogen, hat einen reichen Mann getroffen, gleich in Frankfurt, und lebt mit ihm bis heute. Zweimal war ich am Standesamt, da hat es nicht geklappt, Gott sei Dank. Und das andere Mal war ich dann mit einer Russin in Dänemark am Standesamt, das hat dann geklappt. Und 7 Jahre gedauert immerhin. Olga, Olga, die Mutter meiner Tochter heißt auch Olga. Bruder Dries. Eine Skandalnudel. Ständig in den Medien aufgewärmt wie Blini und Piroggen. Die einfachen Leute, die hatten damit sowieso nichts zu tun. Wir hatten andere Sorgen. Hab ich erzählt von der Suppenküche? Anfangs konnte ich nur Valuta kassieren, also die Wiesen. Und dann habe ich natürlich gesehen, wie die Russen, die auf der Straße da jeden Tag längs liefen, wenn wir reingeguckt haben, diese schöne Einrichtung gesehen und das schöne Bier und so und die schönen Knackwürste, die da übrigens begehrter waren als Kaviar, Niemiecki Sosiski. Naja, und na, so geht das ja auch nicht, da habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich mal der Hamburger Feuerwehr angerufen, den Pressechef, den kannte ich gut. Ich habe gesehen, ihr habt da bei euch auf dem Hof ein paar Gulaschkanonen stehen. Die stehen da immer nur rum, gibt mir eine leihweise nach Leningrad. Und dann musste ja auch was rein in die Suppe. Und das hat Langnese Iglu großenteils gemacht. Die haben das geschenkt. Und so haben wir jeden Tag bis zu 800 Leute mit kalorienreicher Suppe beköstigt, umsonst. Das waren natürlich arme Leute, aber die kamen dann alle an mit so Konservendosen oder Milchkannen. Und dann haben wir das umgefüllt. Und das haben die dann mit nach Hause genommen. Trotzdem. Damals Zu kommunistischen Zeiten, da war die Welt in Ordnung. Aus meiner Sicht jedenfalls. Und nun kam dann diese Privatisierung hinzu und dann witterten die Leute alle Geld. Und wenn sie Geld wittern, dann werden sie ganz anders, ganz komisch manchmal. Naja, und dann sollte der Laden dann privatisiert werden, so nannte sich das da. Kam auch wieder so ein Erlass vom Präsidenten, der sah das vor. Und das habe ich dann verhindern können. Das hat verschiedenen Leuten nicht gepasst. Aus meinem eigenen Umfeld. Ne? Dann haben wir nachher das dadurch verhindert, dass wir eine Aktiengesellschaft gegründet haben. Trotzdem schlug die sowjetrussische Bürokratie zu. Steuern von 60, 80 oder Importsteuer auch 3000%. Oder Buchhalterallmacht. Oder eben Präsidentenerlasse. Die National Ökonomenbank war das, staatliche Außenhandelsbank der damaligen UdSSR. Das war zu Präsident Jelzins Zeiten. Die hatten kein Geld mehr. Und es gab einen Präsidentenerlass, so nennt sich das da, UKAS, Präsident Jelziner, dass alle Vermögen von ausländischen Firmen und Ausländern eingefroren werden. Juristisch sind die ausgeschnitten, ja. Weil als ich das Geld abgegeben hatte bei der Bank, da war der Kurs 1 zu 4. Das Konto musste in Rubel geführt werden. Und als dann die ganze Einfrieraktion gelaufen war, nach ein paar Jahren, da war das 1 zu 1.700. 1,5 Millionen Mark. Zack. Ein einziger großer Eisblock. Ich musste weiter Gelder nach Deutschland schaffen, weil ich hatte Bier zu bezahlen und Knackwürste und auch Technik und allen Müllkram. Da habe ich das Geld mit Bierfässern geschmuggelt. Mit einer ganz feinen Säge oben den oberen Teil abgesägt. 500.000 in Deutsche Mark, also in 12 verschiedene Währungen. Da reingetan, mit einem Gummiband umgebündelt und dann Luftballons halb mit Wasser gefüllt. Und dann die Luftballons draufgelegt. Fass wieder zugemacht und dann da oben ist dieser Keckkopf zugeschraubt und dieses schwarze Gummiplättchen wieder schön draufgeschoben, ganz mit feinem Händchen und dann zurückgeschickt nach Hamburg als schlecht gewordenes Bier. Dann haben die Zöllner das Fass genommen und gerüttelt, aha, das ist schlechtes Bier, alles da, ging nach Hamburg. Und einmal hatte ich 40.000 Mark auf der Zollerklärung verzeichnet. Ganz korrekt, dachte ich. Und so viel Geld darf man eben offiziell auch ausführen. Da ich dann zur finnischen Grenze und dann gestoppt und dann mal nachgeguckt, was überhaupt in diesen Tüten drin ist, die mir da von meinem Betrieb mitgegeben haben. Das war 500.000 etwa. Deutsche Mark. Guten Tag, Großbritannien, Bruder. Und so, ja, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Haben Sie denn irgendwie was zu verzollen, anzumelden? Und wie sieht es auch mit Geld? Was ist damit? Ja, 40.000 Mark habe ich hier. Nee, das meine ich nicht. Haben Sie sonst noch vielleicht ein bisschen an Geld da? Nee, habe ich nicht. Sind Sie da ganz sicher? Ja, ganz sicher. Die haben den LKW total auseinandergenommen. Die können ja nur einen Tipp bekommen haben von meinen eigenen Leuten, von den Buchhaltern und von meinem Co-Direktor. So, dann habe ich mir natürlich auch Überlegungen gemacht, was wäre dann passiert, wenn sie das Geld gefunden hätten. Die hätten vielleicht 10.000 Mark offiziell beschlagnahmt. Und den Rest hätte sich geteilt. Der Zoll und meine Jungs da. Trotzdem. Das fünfjährige Jubiläum der Tschaika wurde zwar eben noch mit Bürgermeisterehre und Konzert im Goldenen Spiegelsaal gefeiert, mit Feuerwerk und Pferdeschlitten voller Wodka, aber einer von den Chefs von Intourist, der hat mich begrüßt und dann sagte, jetzt muss ich dich leider mit diesen beiden Herren allein lassen. Wir sagten dann, Gospodin Brode, Sie sind sehr gefährdet. Passen Sie auf und denken Sie mal nach, was Sie alles falsch machen. Und da habe ich gesagt, Sie können mich ja gar nicht schrecken, ich mache nichts falsch. Sie sind nicht in Deutschland, Sie sind in der Sowjetunion. Da laufen die Regeln anders. Wir wollen Sie nur warnen. Und dann bin ich zur Tür, Tür war zu, geschlossen. Und da bin ich fast durchgedreht. Die Lippen spannen sich trotzig. Sonst verzieht Bruder Dries, Seebestatter, Ex-Kneipier, keine Miene. Brave Leute schlafen nachts. Ich bin aber nicht brav. In dieser Nacht hatte ich zwei Damen bei mir zu Hause. Ja, wir haben geschlafen. Ja. Ich kam gerade ins Bad, hatte einen Slip an und da höre ich so komische Geräusche. Dann hatte ich, muss ich dazu sagen, die Tür, der Klobemann baut vor, mit Panzerstahl bauen lassen. Die war von außen und von innen mit Holz verkleidet. Das ist nicht so, das sieht so blöd aus mit Stahl da, ne? Guck auf den Monitor und da kam das alles bumm. Und da sehe ich, dass auf dem Monitor auch so einer haut er mit der riesen blanken Axt gegen meine Tür. Das war so Mitte der 90er Jahre. Und dann sagen wir, war das ganze Licht aus. Und dann wollte ich die Polizei rufen, die Miliz, die unten waren. Ging nicht mehr, das Telefon war auch abgehackt, alles war tot. Und dann sagt er, bumm, und dann ging geschossen. Mit Gewehr oder Pistole. Und da habe ich Angst gekriegt. Naja, habe ich mein Hemd angezogen und eine Socke und bin aus dem Fenster gesprungen. Und draußen waren 19 Grad minus. So, und dann zufällig kam dann Polizeiauto um die Ecke, Geländewagen. Die kannten mich natürlich. Komme ich auf den nächsten Tag. Die Galina von der Bank sitzt da. Die sitzt zum Beispiel auch. Das war mein sowjetischer Kollege. Und ich. Und dann sagt sie, was hast du denn? Erzähl doch mal. Hast du denn eine Ahnung, wer das war? Dann habe ich mit dem Finger, mit dem Zeigefinger. Kann sein, dass er das war. Mein Kollege, ja? Da wurde der innerhalb von Sekunden ganz grün im Gesicht. Dem ist die Galle übergelaufen. Und der hat nicht Tschüss gesagt, der hat sich umgedreht, ist gegangen. Das heißt, der hat sich möglicherweise ertappt gefühlt. Felsen im Weg, Steine in der Suppe, Hagel am Kopf. Immer, immer wieder. Wer hält das aus? Also 4 Mordversuche waren für mich ausreichend. Und dann fiel bei mir auch der Groschen und gesagt, so jetzt geh nach Hause. Bin ich wieder ausgewandert nach Deutschland. 4 Mordversuche. Zum Beispiel mein Milizmann, der ausnahmsweise meinen Wagen fuhr und von 2 Volvos voller Wucht gegen den Laternenpfahl gedrängt wurde. Sein Kopf war ab. Oder als mir mein Technikexperte zeigte, dass die Duschbrause, die Badarmatur in meiner Wohnung, elektrisch geladen war. Wenn ich in die Wanne gestiegen wäre, wäre ich tot gewesen. Also irgendwann gewöhnt man sich auch interessanterweise an diese Mordversuche. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, richtigerweise, bevor ich mich dann gewöhne, machst du jetzt lieber die Fliege her. Sieh zu, dass du wieder nach Hause fährst, nach Hamburg, weil irgendwann geht das mal schief. Und dann habe ich mich artig verabschiedet und hinter mir hier eine ganze Reihe Mädels sind hinterhergelaufen. Tatsächlich. Ich habe schöne, hochinteressante Erinnerungen an diese Zeit. Und ich möchte sie nicht missen, aber ich will auch nicht wieder hin. Nix. Das ist nicht mehr mein Russland. Dann habe ich eine Tschaika, also Böge heißt er, eine russische Kneipe, ein russisches Restaurant in Hamburg gemacht. Und habe gedacht, das würde laufen, weil das in der Vorstellung der Leute so interessant ist und so gut ist. Aber Zitrone. Da habe ich oft genug gesehen, da lasen Leute diese russische Reklame und haben gesagt, nee, das hier mache ich gerade. Gehen wir nicht rein. Aber trotzdem, mir geht's ja gut. Kennen Sie das? Das Buch? Das eine heißt Achtung Feuer, wir löschen mit Benzin. Da ist auch, sind schöne Geschichten auch von mir drin. Also über, ja. Sie kennen das Lied doch. Ich möchte gerne am Fließband stehen, es fließt so schön. Kennen Sie das? Ich bin ein Künstler, können Sie mir glauben, im Schrauben. Ich freue mich auch jeden Morgen, wenn ich aufwache, dass ich allein bin und ja, dass ich den Tag frei gestalten kann. Ich kann machen, was ich will, das tue ich auch. Und ich weiß morgens nicht, was im Laufe des Tages passiert und wie der Tag dann enden wird, das weiß ich nicht. Aber in so einer Familie, da weiß man es überwiegend jeweils einigermaßen genau. Ich bin frei. Also, ich finde es dann aber auch aufregend, frei. Also in gewisser Weise frei. Ich bin ganz frei. Ich fühle mich jedenfalls so. Frei wie das Meer. Ja? Und keine Sehnsucht danach, dass eine Frau mit eingecremten Händen zu Hause am Tisch wartet, die Wohnung schon durchgewischt hat, Blini und Piroggen auf den Tisch stellt. Ich kann ruhig laut sagen, je weiter ich in die Jahre komme, desto mehr Gedanken mache ich mir über Frauen. Aber nicht, weil ich diese Frauen begehre. Nein, jeden Tag nahezu denke ich, nee, das will ich gar nicht mehr. Das ist mir zu kompliziert. Frauen sind kompliziert. Da muss man sich achten. Und dann muss man sich drum kümmern noch. Und nee, da sind Hunde einfacher. Ich finde, Frauen sehen sehr schön aus und sind auch überwiegend sehr angenehme, interessante, gesellige Menschen. Weiber bleiben Weiber, international. Gott sei Dank. Ich trinke gerne Bier, wie Sie wissen, und Wodka auch. Und ja, dann sitze ich gerne mit hübschen Mädels zusammen. Aber nicht, weil ich mit denen ins Bett will, sondern ich bin auch ein geselliger Mensch eher und spreche gern und höre auch gern zu übrigens. Dafür gibt es Kneipen, die sorgen dafür, dass man nicht so einsam ist. Ich unterhalte mich ungern mit meiner Stehlampe. Und als Alleinleber oder Lebender gehe ich demzufolge ab und zu oder oft in irgendeine Kneipe. Weil da Menschen sind, ich brauche das Gespräch, ich brauche das irgendeine Form von sozialem Umfeld, ich brauche auch manchmal Kritik. Ich will noch lernen, ich will auch dazulernen, ich will auch was erleben. Und das kann ich bei mir zu Hause nicht, weil da ist keiner. Nicht mal eine Katze habe ich da. Man hat auch Gedanken, die muss man einfach mal loswerden. Und das kann man nicht mit der Stehlampe erledigen. Ich habe ein Mittel gegen Öltankerunglücke gefunden und gegen das Kentern von Booten. 4 Patente habe ich. Noch viel mehr ohne Stempel und Unterschrift. Ich denke eben manchmal was als Erster. Und die ewigen Zweiten machen dann ganz große, ungläubige Augen. Also mir jemals geht es so, dass ich immer auf die besten Ideen komme, wenn ich beim geselligen Schluck Bier oder das Wodka mit Leuten schnacke und immer wieder dazulerne. Passieren tut nur etwas, wo andere Menschen sind. Richtig? Wie er so dasitzt mit seinen eckigen Knien in der Anzughose, dem rauchverhüllten müden Gesicht, dem Haar altweiß wie das Shirt und dem auf der Brust prangenden SSSR, wie er sich dann wegduckt unter dem eisernen Griff von Bruder Schmerz und so geduldig die Kneipe verteidigt, sieht er fast wie ein Priester aus. Waren die Bänke der Leningrader Tschaika nicht aus alten Kirchenbänken gemacht? Kneipe als Religion gefällt mir. Aus Hamburg kriege ich komischerweise kaum Aufträge. Ja, Sie kennen auch dieses berühmte Sprichwort, wie gesagt, dass der Prophet im eigenen Lande nichts gilt. Ich war lange Zeit Stammgast in einer Rentnerkneipe, liegt bei mir da in der Ecke. Und dann habe ich aus Scherz gesagt, wenn mich einer fragte, was willst du denn eigentlich in dieser Kneipe? Ja, ich war auf meiner Kundschaft. Die starben nachher, alle paar Tage starb da einer weg. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich einen einzigen Auftrag gekriegt habe. Den Auftrag, meinen Opa zu bestatten, hat er bekommen. Dabei habe ich Bruder Dres kennengelernt. Auf einem polnischen Schiff. Stettin. Sein Mietwagen hatte einen ungültigen Vertrag und er hatte von der Grenze her trampen müssen. Mit dem großen Kasten fürs Schifferklavier. Meine Quetschkommode. Und mit Urne und Blumenpracht in einer Tüte von der Pennymarkt-Filiale am Ende der Straße. So ist eben das Dreswetter. Scheint oft Seemannslatein wolkig, aber dann klart es auf. Meistens. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten. Djewotschka und toter Mann. Ein friesischer Seebestatter und seine sowjetische Seele. Sie hörten ein Feature von Paula Schneider. Friede seine Asche. Es sprachen Marita Breuer und Michael Wittenborn. Ton und Technik Gunther Rose und Hanna Steger. Regie Leonard Koppelmann. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2010.